Namen hast du ihn schon einmal gehört. Er nimmt endlich gesteigert und wird sich von aufhaltsam vermehren. Das ist gut, dass er nicht mehr die totale Kontrolle über einen bekommt. Er verleiht euch Kraft, habt ihr seinen Namen schon verloren? Seinen Namen schon verloren! Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Chicago wirren wir das. Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Chicago wirren wir das Land. Gangstern ist bei mir sehr klein und explodiert, wenn man mich reißt. Genieße weg mit Vorsicht, ich möchte, dass du eines weißt. Es ist in mir drin, es ist soweit, der Wahnsinn spielt mit mir. Und er wartet nur auf dich, er steht hinter deiner Tür. Steht hinter deiner Tür. Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Schikanieren wir das. Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Schikanieren wir das Land. Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen. Zusammen in Schikanieren wir das. Wir sind außer Kontrolle. Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen. Zusammen in Schikanieren wir das Land. Wahnsinn bekommt einen neuen Namen, hast du ihn schon einmal gehört? Er wird endlich gesteigert und wird sich nur noch weiter vermehren. Das ist gut, dass er dich beherrscht, die totale Kontrolle über ihn bekommt. Er verleiht euch Kraft, habt ihr seinen Namen schon verloren? Seinen Namen schon verloren! Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Schikanieren wir das. Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Schikanieren wir das. Wir sind außer Kontrolle, Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihn entkommen, zusammen in Schikanieren wir das.